Das hier ist eine richtig große Story. Da ist kein Interpretationsspielraum. Da geht's nicht um Meinungen. Russell Crowe als Zeitungsreporter, der an einer Enthüllungsstory arbeitet. Erinnerungen an Dustin Hoffman und Robert Redford in ihren Rollen als Carl Bernstein und Bob Woodward werden geweckt. 1972 trugen die beiden Journalisten der Washington Post maßgeblich zur Aufdeckung der Watergate-Affäre bei. Ihre Recherchen haben Drehbuchautor William Goldman und Regisseur Alan J. Pakula für den Film Die Unbestechlichen rekonstruiert. Der Polizthriller aus dem Jahr 1976 gilt als Meilenstein des Genres und als ein Beleg dafür, dass nicht nur die Arbeit von Polizisten, Anwälten und Privatdetektiven Material für einen spannenden Film liefern kann. Die Zeiten, in denen das Kino aus Männern wie Bernstein und Woodward Helden gemacht hat, scheinen allerdings vorbei zu sein, gehören investigative Journalisten doch einer aussterbenden Spezies an. Insofern wirkt der von Russell Crowe gespielte Zeitungsmann Cal McCaffrey wie ein Relikt, schon rein optisch mit seinen langen Haaren, dem Dreitagebart und dem zerknitterten Sakko, könnte er sich mit Hoffman und Redford das Büro geteilt haben. Statt der Washington Post ist Kells Arbeitgeber der Washington Globe, eine fiktive Tageszeitung in der amerikanischen Hauptstadt, die Schauplatz von State of Play ist. Zwei Tote, die auf den ersten Blick nichts miteinander verbindet, wecken Kells Interesse. Der erste Fall scheint ein Mord im Drogenmilieu gewesen zu sein. Fall 2 hält die Polizei für einen Selbstmord. Sonja Baker, die Referentin eines Kongressabgeordneten, soll sich vor eine U-Bahn geworfen haben. Der Abgeordnete Stephen Collins, Ben Affleck spielt ihn, ist ein alter Freund von Kell. Sie hat sich nicht umgebracht. Woher willst du das wissen? Ein letztes Handyvideo, das Sonja Collins geschickt hat, erweckt nicht den Eindruck, dass sie sich kurz danach das Leben nehmen würde. Hast du das jemandem gezeigt? Oh, ich habe mir überlegt, ich stell's vielleicht bei YouTube rein. Hey, das hier ändert alles. Damit wendet sich das Blatt für dich. Und wie willst du das anstellen? Wir schlagen einfach zurück mit unseren eigenen Fakten. Die eigenen Fakten aber muss Kell erst einmal sammeln und ordnen. Pikanterweise hatte der verheiratete Collins mit seiner Mitarbeiterin ein Verhältnis. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Doch auch von politischer Seite erhöht sich der Druck auf den Abgeordneten. Denn als Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses steht er seit Wochen im Rampenlicht der Öffentlichkeit. In dem Ausschuss werden zweifelhafte Praktiken eines privaten Sicherheitsdienstes diskutiert. Das milliardenschwere Unternehmen Point Corp übernimmt seit Jahren Aufgaben für das amerikanische Militär im Kampf gegen den Terror. Bei seinen Nachforschungen ist Collins auf zahlreiche Ungereimtheiten gestoßen. Hat Sonja da mitrecherchiert? Sie war meine leitende Referentin, sie wusste über alles Bescheid. Die machen dich fertig, Steven. So oder so. Die haben 40 Milliarden guter Gründe, um dich aus dem Weg zu räumen. Schwenk das Scheinwerferlicht zurück auf die. Du musst dich schützen, mein Freund. Wenn es dir gelingt, mir den Beweis zu liefern, dass der Tod von Sonja mit Point Corp zu tun hat, dann gehe ich an die Öffentlichkeit, dann brülle ich es von den Dächern der gesamten Stadt. Das kriege ich hin. Dabei muss der Journalist einen Spagat vollführen. Zum einen versucht er seinen Freund zu schützen, zum anderen steht er unter Druck, Schlagzeilen liefern zu müssen. Wie so oft wird auch hier dem alten Hasen ein Anfänger zur Seite gestellt. In diesem Fall Rachel McAdams als Online-Redakteurin Della. Gemeinsam arbeiten sie an einer Enthüllungsstory über Point Corp, stellen Verbindungen zu dem vermeintlichen Drogenmord her und geraten selbst unter Beschuss. Das nicht nur durch einen Auftragsmörder. Auch die von Helen Mirren gespielte Chefin des Globe feuert aus allen Rohren auf ihre beiden Angestellten, zumindest verbal. Während die Konkurrenz längst ihre Version über den Fall Sonja Baker gedruckt hat, halten Kell und Della ihre Informationen noch zurück. Ich weiß, dass gestern auf dich geschossen wurde und ich weiß auch, dass ich dir einen Kakao machen sollte, aber ich bin sowas von sauer. Ich meine, ihr scheint euch einig zu sein, dass das hier keine Schlagzeile wert ist, weil ein Schwachkopf entschieden hat, dass es unter unserer Würde ist. Das State of Play, eine auf insgesamt 6 Stunden angelegte TV-Serie gewesen ist, lässt sich an den zahlreichen Handlungssträngen und Figuren ablesen. Auf ungefähr 1/3 der ursprünglichen Länge hat Regisseur Kevin MacDonald den Stoff für seine Leinwandversion gerafft. Trotzdem hat er es verstanden, die Komplexität der Geschichte zu bewahren und aus interessanten Charakteren keine eindimensionale regionalen Figuren zu machen. Das Ergebnis ist anspruchsvolles, von der ersten bis zur letzten Minute spannendes und gut gespieltes Unterhaltungskino, das dem Zuschauer 2 Stunden lang höchste Aufmerksamkeit abverlangt. Vordergründig ein Krimi- und Verschwörungsthriller, der in der Welt der Medien und Politik angesiedelt ist, handelt State of Play von Macht und Moral sowie von Loyalität und Integrität. Das macht den Film zu einem würdigen Nachfolger von Die Unbestechlichen.